Ja, also es soll eben gehen um das Verhältnis von Patriarchat und Kapitalismus. Das ist natürlich ein relativ großes Feld, das werden wir jetzt auch nicht komplett hier ja, bestimmen können. Und es geht eher bei mir jetzt um die Frage, wie eben ja, diese Gesellschaft patriarchal strukturiert ist und was hat es für Konsequenzen, hauptsächlich für Homophobie werde ich es aufzeigen und aber auch für ja, Frauenfeindschaft, Sexismus, Gewalt gegen Frauen, das, ja, wie da der Zusammenhang ist, das soll jetzt hauptsächlich aufgezeigt werden. Deswegen werden jetzt diese ganzen ökonomischen Kategorien wie Produktion und Reproduktion und Bevölkerungspolitik und so weiter, was sicherlich auch da reinfällt, das wird jetzt einfach kaum oder eigentlich keine Rolle groß spielen. Und ja. Das wäre dann irgendwie nochmal ein anderer Vortrag. Genau, wenn man sich so anschaut, wie so aktuell der Stand so in der Linken zu diesem Thema ist, gibt es, glaube ich, so zwei Positionen. Entweder es gibt die Position, Patriarchat, das gibt es nicht mehr. So, das hat sich, also das Kapital wird sowieso immer alles integrieren und deswegen wären jetzt mittlerweile wären sowieso die Frauen eben ja auch Arbeitskraftbehälter geworden und deswegen gäbe es kein Kapital mehr. Das wird ja, in der Ankündigung habe ich geschrieben von der Bahamas, das ist mir das letzte Mal aufgefallen mit dem, das ist eine Lüge, deswegen soll Wildwasser das Geld entzogen werden. Ja, fand ich ein ganz interessantes Argument. Meist steht da einfach hinter, dass man eben nicht sieht, dass eben das nur die eine Seite der Medaille ist. Ich würde sagen, das stimmt. Dem Kapital ist es ja tatsächlich egal, wen es jetzt ausbeutet. Allerdings benötigt das Kapital ja doch immer wieder Arbeitskräfte, neue Arbeitskräfte, die wiederkommen müssen und auch die eben in einer bestimmten Weise strukturiert sind, diese Arbeitskräfte. Und dafür bedarf es dann doch wiederum Menschen, die sich darum kümmern. Und das ist eben gesellschaftlich hier so geregelt, dass das eben in der Regel die Frauen sind, die das tun. Und da würde ich sagen, ist tatsächlich, um darauf jetzt nochmal ganz kurz zurückzukommen, würde ich sagen, das ist auch genau der Punkt, worum es, was eben das Geschlechterverhältnis ausmacht, nämlich also dass Männlichkeit quasi für die Produktionssphäre und die weibliche für die Reproduktionssphäre steht. Ja, aber das ist die eine Position aktuell und die andere, wie sagen, ist die das mit der heterosexuellen Matrix bevorzugen, im Gegensatz zum Begriff des Patriarchats. Ich kann sagen, dass seit Anfang der 90er der Begriff der heterosexuellen Matrix tatsächlich einer ist, der den Begriff des Patriarchats abgelöst hat und seitdem eben auch eher immer so ein, ja, so ein Faktor von Radikalität und irgendwie auch Hippness beinhaltet, der dem etwas altbackenen Patriarchatsbegriff dann doch irgendwie abgeht. Ne? Es gab mal vor, ich weiß jetzt auch schon wieder nicht, wie lange das her ist, ein, zwei Jahre in der Jungle World mal so ein Diskurs zu gibt es das Patriarchat, heterosexuelle Matrix? Da gab es sagen, die eine Position, die gesagt hat, Patriarchat ist gut, weil es die Hierarchie der Geschlechter mit einbezieht, während die andere Position gesagt hat, okay, das ist nicht schlecht, aber der Begriff der heterosexuellen Matrix sagt viel mehr aus, nämlich, dass die Geschlechter konstruiert sind, dass es eben keine biologischen Kategorien von Geschlecht gibt und dass eben die Identitäten von Hetero- und Homosexualität damit besser zu bestimmen sind und eben auch diejenigen, die quasi rausfallen aus der Zweigeschlechtlichkeit, eben da auch ihren Platz finden. Und damit wurde dann der Begriff der heterosexuellen Matrix als quasi der radikalere Begriff gesehen. Ja, wenn man sich aber den Begriff der heterosexuellen Matrix genauer anguckt, würde ich sagen, hat er im Gegensatz zum Patriarchat nicht, der Vorteil ist nicht, dass es die Hierarchie mit einbedenkt, sondern der Vorteil ist, dass der Begriff des Patriarchats auf ein gesellschaftliches Verhältnis verweist, was der Begriff der heterosexuellen Matrix nicht tut. Also die heterosexuelle Matrix, würde ich sagen, ist einfach ist ein Begriff, der eigentlich gar nichts erklärt. Der quasi, wenn man sich mal anguckt, was heißt Matrix, dann ist es Matrix quasi eigentlich übersetzt mit Gebärmutter, Ursache, Grund. Das sind die Begriffe, woher dieser Begriff kommt. Und wenn man dann sagt, die heterosexuelle Matrix produziert die Heterosexualität, hat man eigentlich eine total, eine Tautologie, genau, eine Tautologie geschaffen, weil, also der Grund, letztendlich heißt es dann, die Heterosexualität produziert die Heterosexualität, würde ich behaupten. Wenn man sagt, bei Batte ist es so, dass die heterosexuelle Matrix, diese Heterosexualität wird immer durch das Zitieren von Normen hervorgebracht. Aber warum wir jetzt ständig diese Normen zitieren, das wird nicht weiter erklärt. Kann man jetzt so mit Marx sagen, die Menschen wissen es, aber wissen es nicht, aber sie tun es. Ja, aber es wäre ja, da kann man sagen, es ist schon Fortschritt jetzt mit Butler, dass sie wissen, dass sie immer diese Normen zitieren, wenn man es denn so ausdrücken will. Aber warum sie das tun, danach fragt eben der Begriff überhaupt gar nicht. Und das ist die Idee dahinter, alles, was nach einem Warum fragen würde, würde auf eine große Erzählung verweisen. Und jede Form der großen Erzählung wäre totalitär. Das heißt aber letztendlich, dass eigentlich jeder, also dahinter steckt, würde ich sagen, schon jeder, sich einen Begriff von der Sache zu machen, ist totalitär. Und das, finde ich, kann es jetzt nicht sein, weil man sich da einfach ganz schön viel nimmt. Nämlich man nimmt sich einfach die Frage nach dem Grund und der Ursache. Und ich würde auch sagen, woher das jetzt kommt, also wie das jetzt bei Butler abgeleitet wird. Bei Butler wird es so abgeleitet. Also in den großen Erzählungen der bürgerlichen Gesellschaft, zum Beispiel bei Hobbes und bei Rousseau, da wird ein Urzustand in der Natur gefunden. Und dass da so passiert ist, dass man da den Grund für die Gesellschaft in der Natur findet, das ist für Butler der Grund, dann zu sagen, das ist ein falscher Grund und der hat eben dazu geführt, dass diese Gesellschaft mit ihren patriarchalen oder heterosexuellen Strukturen entstanden ist und deswegen wollen wir uns überhaupt nicht mehr mit Gründe und Ursachen beschäftigen. Genau wie, sagen wir mal, wenn man davon ausgeht, in den 80er Jahren der Feminismus immer ein hinter den gesellschaftlichen Verhältnissen immer noch einen Naturzustand gesehen hat, eine wahre Natur der Frau, kann man sagen, war ein Problem des 80er Jahre Feminismus, aber auch das verweist nicht darauf, dass man nicht mehr nach Gründe fragen darf, warum irgendwas passiert, weil das muss, also es ist ja nicht, kann ja nicht der einzige Grund sein, dass es immer in der Natur gesucht wird. Also man kann sich ja auch noch andere Ursachen für gesellschaftliche Verhältnisse vorstellen. Ja. Deswegen würde ich sagen, dass der Begriff des Patriarchats tatsächlich dementsprechend noch ihm besser ist, weil er verweist auf ein gesellschaftliches Verhältnis, nämlich erstmal auf die Eigentumsordnung. Das Eigentum, und so würde ich sagen, ist das Patriarchat auch in die Welt gekommen, das Eigentum sollte an einen biologischen Nachfolger vererbt werden und dafür sollten eben die Frauen unter Kontrolle gebracht werden, damit klar ist, wer dafür, also damit die Männer wussten, wer ihr Nachfolger ist. Ja, die Frauen wurden von den Männern unter Kontrolle gebracht. Die Männer dagegen mussten sich auch selber disziplinieren, kann man sagen, um eben Frauen und Kinder beherrschen zu können. Diese Kontrolle über sich selbst, und das ist jetzt auch die These, ist das, was die patriarchale Struktur ausmacht. Das macht die, also das ist, da geht es um eine bestimmte Form von Subjekt, was eine bestimmte Struktur in sich trägt, die ich sagen würde, männlich patriarchal strukturiert ist, weil es die Herrschaft über die eigene Natur ist. Ja, und diese, ja, da würde ich sagen, dass der Kapitalismus hat dieses Verhältnis von seinen Vorgängern übernommen und hat daraus aber quasi etwas anderes gemacht und dieses demokratisiert quasi. Ja, man kann sagen, nicht die Eigentumsordnung wurde im Kapitalismus abgeschafft, sondern eher, dass alle jetzt Eigentum haben durften, wenn sie es denn hinbekommen haben. Und nicht die patriarchale Herrschaft über sich selbst wurde abgeschafft, sondern man kann sagen, über Kämpfe der Arbeiter oder später auch der Frauen konnte das, was sich um patriarchale Herrschaft über sich selbst, konnte auch dann am Anfang eben von den Bürgern und später dann eben auch von den Arbeitern und von den Frauen in sich übernommen werden. Deswegen würde ich auch sagen, das, was ich hier an männlich und patriarchal nehme, hat immer wenig mit Biologie zu tun. Da kommen wir gleich auch davon, sondern es ist tatsächlich immer, oder wenn ich davon spreche, ist es diese Struktur, wo man seine eigene Natur so herstellt, dass sie eine disziplinierte ist, die als Arbeitskraft verwendet werden kann. Ja. Genau, und da kommen wir dann auch schon zu diesem ersten Zitat. Und zwar, ich finde eben, dass Horkheimer und Adorno das in der Dialektik der Aufklärung ganz schön beschrieben haben. Ja, dieses Furchtbares hat die Menschheit sich antun müssen, bis das Selbst, der identische, zweckgerichtete, männliche Charakter des Menschen geschaffen war. Und etwas davon wird noch in jeder Kindheit wiederholt. Die Anstrengung, das Ich zusammenzuhalten, haftet dem Ich auf allen Stufen an und stets war die Lockung, es zu verlieren, mit der blinden Entschlossenheit zu seiner Erhaltung gepaart. Und genau um diesen Punkt soll es eben heute gehen im nämlich um die Frage, wie das funktioniert. Also die Anstrengung, das Ich zusammenzuhalten, um eben dieses, was da steht, als gerichteter männlicher Charakter, sein würde, das genau ist eben der Charakter, der zuerst eben diese Herrschaft über sich selbst, um andere zu beherrschen und später dann aber quasi, also sagen wir mal mit als dann auch die Arbeiter und auch die Frauen eben diese Herrschaft über sich selbst errichtet haben und diese Selbstdisziplin, da ging es eigentlich nicht mehr so groß darum, um noch andere zu beherrschen, sondern tatsächlich eher um sich zu beherrschen, um sich dann unterzuordnen unter das Kapital. Und ja, und wie dann quasi die also es soll dann darum gehen, wie dieses Subjekt, das einerseits zwar immer versucht, sich irgendwie zu dem zweckgerichteten Charakter zu machen und andererseits aber immer den Wunsch eben hat, dem auch zu entfliehen und was aus diesem Verhältnis entsteht und was da für Projektionen an Homophobie und an Sexismus entstehen, das soll Thema des Vortrags sein. Ja, wer da jetzt schon mal was zu sagen will? Sonst würde ich einfach nochmal jetzt weitergehen. Also ich habe das jetzt aufgebaut anhand von einer Studie, die ein gewisser Frank Lammerding gemacht hat. Der ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig bekannt. Das war so seine Doktorarbeit. Und die geht zur männlichen Geschlechtsidentitätsentwicklung. Und die ist nämlich eine, das ist das Interessante dann an der Sache, die ist halt sehr neu. Die ist von 2004. Und der hat Jungs gefragt in so Gruppendiskussionen, in so Klassen, von jeweils 7 Jungs. Und die sollten dann reden über, wie stellen sie sich Männlichkeit vor, was denken sie über Schwule, was denken sie über Frauen, das wurden sie so gefragt. Ja, und die Studie ist zum einen sehr erschreckend, wenn man denkt, es hat sich eigentlich gar nichts geändert. Aber ja, und es wurden da tatsächlich, also es wurden nicht nur Hauptschüler gefragt, das denkt man manchmal, wenn man die Antworten liest, wenn ein bisschen vorurteilsbelastet man ist, oder ich dann war. Nein, aber es ist tatsächlich eine, die auch Gymnasiasten, Gesamtschüler, Realschüler. Also, ja. Und da würde ich erstmal mit dem anfangen, nämlich mit dem ersten. Wie werde ich zum Mann? Ja. Kannst du noch kurz sagen, in Deutschland war das, wo die Studie das ist gemacht, in Deutschland ja. gewesen, ja. Und also ich glaube hauptsächlich in Norddeutschland tatsächlich. Ja. Der war in Bremen an der Uni. Ja, wie werde ich zum Mann? Ja, also die Jungs finden das erstmal sehr absurd. Ja, genau, da gibt es doch gar nichts zu diskutieren. Ist doch klar, dass wir jetzt noch jung sind und irgendwann Männer. Sobald wir nicht mehr in der Pubertät sind, sind wir halt Männer. Das wird man so ganz automatisch. Das war übrigens schon immer so und wird auch immer so bleiben. Genau, das macht die Natur von ganz allein, da können wir eh nichts dran ändern. Das ist wohl so, aber du musst natürlich auch etwas dafür tun, damit die anderen dich als Mann akzeptieren. Ja, aber wie willst du denn so genau wissen, was du tun musst? Das ist doch wohl logisch. Wenn du nichts, dir nichts mehr vormachen lässt und deinen Weg gehen kannst, dazu gehört eine feste Freundin, ein Job und all das Zeug. Vor allem aber, wenn die anderen merken, dass du deinen Mann stehen kannst. Ja, vor allem, dass einer stehen kann. Aber das heißt ja immer wieder beweisen müssen, dass wir Männer sind. Irgendwie schon, aber das sehen die dann ja auch optisch mal nicht. Aber nur aussehen wie ein Mann reicht trotzdem nicht. Beweisen musst du es dennoch. Und das ist doch eigentlich auch gut so, denn das unterscheidet uns so auch von den Frauen. Ich meine, die sind halt Frauen irgendwie von Geburt her, meine ich. Die müssen doch nichts beweisen, außer dass sie vielleicht Kinder kriegen können. Genau, und wenn sie es nicht können, ist der Mann ein Schlappschwanz. Und Sex müssen die ja nicht können, das muss ja der Mann alles machen. Ja, also die waren halt so ca. 15, ne? 9., 10. Klasse und sowas. Also quasi gerade so zum Übergang, also so Pubertät. Ja, jetzt ist ja eigentlich ganz interessant irgendwie, wenn man so denkt, oder das ist ja eigentlich, würde ich sagen, das gesellschaftliche Vorurteil, dass man denken könnte, ja, in der Gesellschaft, und dagegen wendet sich dann der Poststrukturalismus ja auch immer, wird das Geschlechterverhältnis in die Natur hinein projiziert. Jetzt kann man hier aber schon sehen, so ganz so einfach ist es das nicht. Ne? Also es ist schon klar, erstmal sind sich da irgendwie auch alle ganz einig, das passiert doch normal, es ist einfach ein natürliches Verhältnis, dass man irgendwie zum Mann wird. Und dann kommt einmal dieser EM, der sich scheinbar schon mal ein bisschen mehr den Kopf gemacht hat, oder der schon so ein bisschen, könnte jetzt sagen, ja, der schon irgendwie scheinbar weiß, worum es denn gehen wird, nämlich, dass es auch, dass man sich beweisen muss als Mann. Also dass quasi das Verhältnis von Natur und man könnte jetzt sagen, Geist oder Charakterentwicklung ist das ja eher, was die da machen hier, also Natur und Charakterentwicklung, dass diese Charakterentwicklung quasi eine ist, die quasi mit ihrer Männlichkeit zu tun hat, die auch daher rührt, dass sie eben dieses Geschlecht haben, aber oder herrühren sollte, aber man kann auch scheitern an der Sache. Also es ist keine innere Notwendigkeit da drin. Ne? Und das ist ja auch das, was die quasi so, was da jetzt so als Leistungsdruck dann am Ende quasi kommt. Ne? Und man kann jetzt sagen, Männlichkeit hier ist tatsächlich dieses sich nicht mehr sagen zu lassen, was Sache ist, also nicht mehr sich von quasi außen bestimmen lassen, das ist auch ein wichtiger Punkt, sondern von, also innen geleitet quasi, also eine Autonomie zu entwickeln. Das ist halt dieses, das ist doch wohl logisch, wenn du dir nichts mehr vormachen lässt und deinen Weg gehen kannst. Also man muss sich quasi eigentlich gegen die Eltern und die Lehrer abgrenzen, und das ist ja dann auch quasi eigentlich der Teil, den sie gerade machen, wenn sie in der Pubertät sind, ne? Sich irgendwie davon abgrenzen und eine innere Autonomie entwickeln. Nur kann man dann sagen, dass die innere Autonomie, die sie da entwickeln wollen, erstmal eine ist, die das gesellschaftliche Verhältnis reproduziert, weil danach kommt ja eigentlich genau die gesellschaftliche Erwartung. Also quasi kann man da schon sehen, dass es irgendwie eine Internalisierung ist, die da in dieser Pubertät dann stattfindet, aber quasi genau der gesellschaftlichen Zwänge, nämlich eine feste Freundin, also Monogamie, nicht mehr umprobieren, dieses da gerade noch machen, ein Job und all das Zeug, das immer all das Zeug. Ja, und dann kommt ja eigentlich dieser interessante Satz, der man jetzt gar nicht so genau weiß, ob er den jetzt schon so zweideutig gemeint hat, wie er dann ja definitiv rübergekommen ist, mit dem, wenn die anderen merken, dass du deinem Mann stehen kannst. Aber diese Zweideutigkeit ist genau das, was das quasi ausmacht. Also dass man eine Disziplin, also diese Disziplin über sich, also ich kann meinem Mann stehen, ich kann zeigen, wer ich bin, weißt du, es gibt nur dieses, wo der Hammer hinkt, irgendwie so als Männlichkeitsforschung, dass man eben da sehen kann, dass dieses, also leistungsfähig zu sein, Handlungsfähigkeit, glaube ich, heißt es vor allen Dingen, wenn man seinen Mann stehen kann, ist man handlungsfähig und zeigt man, ist eben auch jemand. Und dieses steht in ganz enger Verbindung mit der Sexualität. Und das, finde ich, ist so, ist hier eben ganz, ganz schön auch, kommt damit, dass sie das eigentlich auch alles so wissen und alles so aussprechen, finde ich ganz interessant. Also das, dass quasi zu der Handlungsfähigkeit vor allen Dingen auch eine sexuelle Handlungsfähigkeit, also die gesellschaftliche Handlungsfähigkeit, sehr eng mit der sexuellen Handlungsfähigkeit gekoppelt ist. Das ist ja auch das quasi, was dann später nochmal kommt. Wenn wir nochmal weitergehen, heißt es denn, ja, das heißt, wir müssen immer wieder beweisen, dass wir Männer sind. Also es ist auch kein Prozess, der abgeschlossen ist. Also kann es nicht einmal und dann bist du es, sondern, und ich meine, da macht vielleicht dieser Begriff des Doing Gender auch irgendwie Sinn, dass es ist immer wieder ein Prozess, in dem man zeigen muss, dass man tatsächlich ein handlungsfähiger Mann ist, der in der Lage ist, diese gesellschaftlichen Anforderungen selbstständig auszuführen. Ja. Ja, und dann kommt halt eben dieser Punkt, dieses mit dem irgendwie schon, aber das sehen die dann ja auch optisch, meine ich. Also das ist quasi, und dann, dass es da nicht reicht, und trotzdem reicht es nicht, beweisen musst du es dennoch. Also es macht nochmal diese enge Verbindung aus zwischen, auf der einen Seite musst du quasi das auch, also du musst deinen Körper so herstellen, dass er irgendwie männlich, ein männlicher Körper ist. Das wird hier quasi so beschrieben, als würde das quasi automatisch passieren. Da kann man immer sagen, das stimmt natürlich nicht. Also auch einen männlichen Körper muss man erstmal, also der fordert ja auch mehr als nur einen Penis zu haben, sondern den sieht man ja nicht, sondern es muss halt eine bestimmte Körperlichkeit auch hergestellt werden, meistens eben, also ganz gerne mal muskulös ist, oder zumindest muss man sich eben, wenn man das nicht macht, muss man sich zumindest eben auch inszenieren als jemand, der eben auch körperlich als Mann darstellt. Und das muss eben gekoppelt werden, also dieser männliche Körper muss gekoppelt werden an dieses Beweisen und diese Handlungsfähigkeit. Und dann aber, jetzt kommt irgendwie der ganz interessante Punkt, man muss es immer beweisen, und jetzt denkt man, oh scheiße, das ist ja ganz schön anstrengend, ne? Das sagen sie ja auch, ja, ist aber ganz schön bescheuert, alles müssen wir selber machen und so. Aber, und daher wird aber natürlich auch der Stolz, man wird dann dieser Stolz auf diese Männlichkeit, die dann eben ein Unterscheidungskriterium zur Weiblichkeit ist. Also Männlichkeit, Handlungsfähigkeit, Frau sein ist man quasi von Natur aus. Und damit sei natürlich das, was das gesellschaftliche Verhältnis seit mindestens 200 Jahren ist, dass quasi der Mann eben Kultur ist und handlungsfähig und die Frau eben von Natur aus Frau und nichts weiter groß dafür tun muss. Was natürlich nicht stimmt, das kann man sagen, ist natürlich jetzt ein Vorurteil, aussprechen, aber das ist erstmal so ihre Wahrnehmung, dass das Frausein quasi mit Passivität zu tun hat und so weiter. Dann kann man natürlich sagen, ja, die müssen ja nichts außer vielleicht Kinder kriegen. Naja, Kinder kriegen ist ja schon ein ganz schön aktiver Vorgang und auch ganz schön anstrengend. Ja, okay, das muss halt in dieser Phase, also wenn man selber sagt, kommen wir gleich auch nochmal zu, diese Aktivität, die da in dieser Männlichkeit drin ist, muss dann, um auch als solche, als diese männliche Aktivität, damit diese Konnotation immer passt von Männlichkeit und Aktivität, muss halt alles, was an Frauen aktiv ist, muss entweder abgewertet werden, das darf dann nichts mit Aktivität zu tun haben, oder kann halt nicht gesehen werden. Das ist, würde ich sagen, ist dann nochmal der Punkt. Dann hat man eigentlich nochmal zum Schluss diese ganz schöne Sache, wie eng das tatsächlich an die Sexualität gekoppelt ist. Also das quasi diese Aktivität, die Handlungsfähigkeit eine ist, die immer wieder in der Sexualität bewiesen werden muss. In der Aktivität und Handlungsfähigkeit der Sexualität. Und dass deswegen dieses mit dem Schlappschwanz ein großes Problem ist. Ja, und dann nochmal in der Sexualität selber ist es natürlich auch so, dass natürlich die Frauen, die müssen das nicht können, ja, das muss ja alles der Mann machen, da reproduzieren sie, na klar, ein gesellschaftliches Verhältnis, aber eins, was darauf wieder verweist, dass sie eben diese Frauen immer zu diesem Passiven machen müssen, dass sie gar nicht damit, also ne, das ist jetzt der andere Punkt, sie kämen ja auch gar nicht damit klar, wenn jetzt die Frau auf einmal aktiv werden würde, weil das ihre Form von Männlichkeit immer wieder in Frage stellen würde, nämlich ihre Aktivität und ihre irgendwie diese ja, dass man eben einen Schwanz hat, der steht und der dann irgendwie eindringt. So, das kommt aber auch im nächsten Abschied. Ja, nochmal. Ja, das ist. Ja. Ich finde ja bei dem, was der EM da sagt, dieser längere Abschnitt, finde ich ja interessant, wie der in zwei folgenden Sätzen sich quasi, also da so diese Widersprüche drin hat zwischen sich nichts vormachen lassen, den eigenen Weg gehen und dann aber seine Arbeitskraft zu verkaufen auf dem Markt und sich verwerten zu lassen. Und dass das dann, also auch sozusagen dieses sich verwerten lassen, quasi dann diese Währung am Arbeitsmarkt quasi dann gleichzeitig wieder so ein, ja, dieses Durchsetzen im Konkurrenzkampf dann gleich wieder so ein, ja, positiv konnotiert wird. Ja. Also total widersprüchlich, so finde ich. Ja, weil das ist ja das, oder da kann man sagen, das ist ja quasi das Widersprüchliche in dieser Gesellschaft, da hast du quasi den gesellschaftlichen Zwang als eigenständiger und als selbsttätiger, ja, dass du den eben durchexistierst, dass der gesellschaftliche Zwang da gar nicht mehr als solcher erscheint, sondern nur noch als, also ich werde selbstständig, ich werde autonom, wenn ich meine Arbeitskraft verkaufe, was ja auch erstmal so ist, ne? Also in diesem Sinne, dass ich dann die Unabhängigkeit zumindest von meinen Eltern erstmal dadurch erlange, dass ich bin nicht mehr abhängig von meinen Eltern, sondern vom Kapital, was irgendwie vermittelt da ist und was deswegen als Unabhängigkeit erscheint. Aber klar, es ist ein... Ja, aber es wundert fast, dass er nicht sagt, dann im nächsten Satz irgendwie, dass er Chef werden will oder sowas, ne? Ja. Also das taucht gar nicht auf. Nein, das stimmt. Das ist vorhin so abgewertet, das heterosexuelle Macht, das ist nicht genau das, was du gerade beschrieben hast. Ist das nicht genau das heterosexuelle Macht? Also die Verortung von Geschlecht erstmal im Natürlichen, darauf einknüpfen dann die Notwendigkeit der Herstellung eines sozialen Geschlechts und das verknüpft mit der Sexualität. Ich hätte das immer so verstanden, dass genau dass genau das ist quasi, also dieser Prozess des Wies, also wie funktioniert dieser patriarchale Herrschaft. Ist das vorhin so abgeschmettert, als ob es tauge es nichts, weil genau was du gerade referiert hast, habe ich so verstanden, ist eigentlich genau dieses Konzept. Auch dieser Natur-Kultur-Dualismus, ja. Ja, nee, da hast du natürlich recht und das ist auch, also ich würde auch sagen, dass es tatsächlich, und das werden wir gleich noch merken, also ich werde gleich auch selber mit Batze argumentieren, ich finde sie tatsächlich, also ne, es ist alles immer sehr abstrakt, aber auf der Beschreibungsebene funktioniert das ganz gut, so, ne, da funktioniert das und tatsächlich dieses, das eben quasi, ja, dass sie ja auch tatsächlich diese Sex-Gender-Trennung quasi auflöst und sagt, Sex-Gender-Trennung ist Quatsch, kann es nicht geben, weil das hängt immer zusammen und dann sieht man ja auch eigentlich hier. Ne? Also kannst du nicht sagen, du hast jetzt hier eine biologische Natur und dann hast du komplett unabhängig davon ein soziales Geschlecht so und weil das immer komplett, weil das immer ganz eng zusammenhängt und immer eben mitproduziert wird. Und das würde ich sagen, bringen die Jugendlichen eigentlich hier auch ganz gut auf den Punkt. Und damit hast du schon recht, aber damit ist natürlich immer noch nicht das gesehen, dass es bei Butler jetzt sowas wie, also nicht mal feste Freundin und Job gibt es irgendwie eigentlich auch nicht. Also, ne? Und diese gesellschaftlichen Punkte halt, es gibt bei ihr eben, da kommen wir gerne nochmal, das Gesetz des Vaters, das ist eben ein bisschen was anderes als die Monogamie und die Arbeit. Ja. Willst du nochmal weiter mit der Studie oder gehst du jetzt woanders? Nee, jetzt würden wir, es kommen noch ein bisschen was zur Studie. Jetzt kommt nämlich der Punkt in der Studie, wo sie gefragt worden sind, wie sie zur Homosexualität stehen, ob Schwule auch Männer sind. Ich weiß gar nicht, ob sie da gefragt worden sind. Ich glaube, da sind sie tatsächlich von selbst drauf gekommen. Das ist so, Da haben Sie sich gerade über diese Männlichkeit und was ist Männlichkeit, und dann sind Sie relativ schnell von selbst drauf gekommen, was ist denn dann mit Schwulen, die das denn anders machen? Und wie sehen die das? Ja, ist der schwule Mann auch ein Mann? Rein körperlich gesehen sind Schwule schon Männer, aber geistig sind sie Frauen. Das macht ja eigentlich die Stärke des Mannes, erst die Potenz und dann das mit den Frauen, und das haben die dann nicht. Das kann doch keiner verstehen, dass man darauf verzichten kann. Wenn du als Mann nicht mit einer Frau schläfst, bist du doch kein richtiger Mann. Doch, wenn du schwul bist, bist du kein richtiger Mann. Und warum nicht? Wenn du dich ficken lässt und rumläufst wie ein Weib, bist du doch kein Mann. Ja, aber das ist er doch schwul und eine Transe. Stimmt, eine Transe ist schlimmer als ein Schwuler, wenn er sich ansonsten wie ein Mann benimmt. Genau, Transe ist für mich nicht mehr männlich. Ja, aber ein Schwuler ist doch auch nicht so ein richtiger Mann. Aber ein normaler Schwuler ist immer noch keine Frau. Ist vielleicht gerade so ein Zwischending, wollte ich gerade sagen. Ja, also jetzt kommen Sie in echte Bedrulle mit Ihren Definitionen, die Sie da machen, vor allem am Ende. Ja, also, ne, jetzt hat man schon, dass dieses mit dem rein körperlich gesehen, das reicht halt nicht. Ne? Also nur irgendwie jetzt den Schwanz haben, macht einen noch nicht zum Mann. So, das Verhältnis von Körper, Geist und Seele muss irgendwie zusammenhängen. Ja. Und dann wird ja schon recht klar wieder, was das mit dem, also dem Mann macht eben die Potenz aus. Ja, eigentlich wieder diese Aktivität, die aktive Handlungsfähigkeit. Und die wird quasi, also ich meine, es drückt dieser EM jetzt nicht so, naja, eigentlich sagen sie es doch relativ deutlich, durch die Aktivität, also dass du mit einer Frau schläfst und hier den fickenden Part quasi übernimmst, das macht die Männer dann zu richtigen Männern. Und deswegen sind jetzt Homosexuelle für sie auch erstmal keine richtigen Männer, weil sie demnach quasi der Definition da nicht mehr reinpassen. Und dann kommen Sie jetzt aber nochmal zu dem Punkt, dass das mit dieser Aktivität und Passivität bei Schwulen jetzt ja nicht so eindeutig ist. Ne? Also das kann ja beides sein. Und so haben Sie dann ein echtes Problem. Und dann ist natürlich das, dass Sie recht eigentlich weil sie das dann so machen, wie es eigentlich auch gesellschaftlich üblich ist, dass quasi die passiven Schwulen als die eben schlimmeren oder als die gelten, die wirklich das Problem darstellen und nicht eben die aktiven Schwulen. So. Die sind dann zwar irgendwie so ein Zwischending, also es funktioniert dann auch nicht so ganz, weil die natürlich nicht alle Kriterien erfüllen, aber als aktiver schwuler Mann geht es immer noch. Das Schlimme, also die Nicht-Männlichkeit, das ist ja das Interessante, ist dann quasi, also Männlichkeit ist da definiert als passiv und Sexualität und als nicht weiblich, als weiblich quasi. Also nicht männlich ist weiblich, oder männlich wird definiert als nicht weiblich und eben passiv in der Sexualität. Und damit sind sie tatsächlich, also sind sie gerade, glaube ich, ziemlicher Standard, was so Schwulenfeindschaft irgendwie angeht. Also auch selbst innerhalb der schwulen Community selber gelten irgendwie Transen auch als wesentlich geringer als sich als männlich gebende Schwule. Und das ist, finde ich, eigentlich schon ganz interessant, dass man das so eng, also, oder darüber bin ich dazu gekommen, mir das nochmal so genauer anzukommen, wie hat dieses Aktivität, Passivität mit der Feindschaft gegen Schwule zu tun. Und da würde ich jetzt einen kurzen Exkurs machen, nämlich zu Foucault und Sexualität und Wahrheit 2, wo es genau um die Frage geht, um diese Passivität und Aktivität bei der Schulen, bei, für die Bildung der Subjektivität. So. Wenn es jetzt dazu nichts mehr gibt, würde ich das dann weitermachen. Ja, eben um sich selbst kontrollieren zu können, muss man eben das Bild vom aktiven Mann und der passiven Frau aufrechterhalten. Und da kann man sagen, also dieses, dass es in der heterosexuellen Liebe da genug eingespielte Mechanismen gibt, dass das sich auch immer wieder reproduziert. So, dass dann eben die Frauen dann zu den gern auch da eben eher, also es fängt ja an mit wer macht wen an und so weiter, bis eben dann in der Sexualität dann selber. Jetzt die These von mir dazu, warum das so wichtig ist, dass man immer die Kontrolle behält, ist, dass man eben Angst davor hat, dass wenn man die Kontrolle verlieren würde, was würde dann passieren? Dann würde man selber in diese passive Rolle gedrängt werden. Und die Angst ist, dass man dann, wenn man selber passiv wird, dass man dann eben auch den gesellschaftlichen die gesellschaftlichen Leistungen nicht mehr hinbekommt und quasi das tatsächlich dann die Sorge um die eigene Existenz. Ich kann nur, wenn ich handlungsfähig bin und die Kontrolle über mich habe, kann ich irgendwie was leisten und kann eben meine eigene Existenz eben sichern. Und die Kontrolle zu verlieren ist immer damit, also ist immer mit der Angst gekoppelt, dass man in dieser Gesellschaft dann tatsächlich dazu nicht mehr in der Lage ist. Und dann kann man hier sagen, okay, dann gibt es hier noch die sozialen Systeme, also Hartz IV, aber dann ist man eben quasi unter der Kontrolle vom Staat so und muss dann ja immer noch sich disziplinieren. Also diese Sorge, die Kontrolle zu verlieren, ist natürlich auch gepaart damit, dass diese Sozialsysteme jetzt auch nicht so besonders toll sind und man besonders viel dafür kriegt. Und wenn man wirklich die Kontrolle verliert, kann man natürlich auch, in dieser gibt es immer noch die Psychiatrie auch als Moment, wo man irgendwie landen kann, wenn es die Sorge ist, oder eben auch der Knast. Und in anderen Gegenden in der Welt ist es ja auch tatsächlich so, dass man verhungert und es ist, wenn man eben diese Leistung nicht hat. Natürlich die Obdachlosigkeit gibt es natürlich hier auch noch, wo man natürlich auch relativ schnell verhungern kann. Also die Sorge, dass man eben nicht leistungsfähig ist, ist tatsächlich nicht unbegründet, die ist begründet und die, würde ich sagen, bewirkt quasi auch diese Momente eben, diese Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Und dann kann man jetzt sagen, ist in der bürgerlichen Gesellschaft, wird diese Angst, die Kontrolle zu verlieren, die muss abgewehrt werden, also das muss quasi auf diejenigen projiziert werden, wo man vermuten könnte, dass sie einem die Kontrolle entziehen können. Und das war eben gesellschaftlich gesehen, also da sind das eben die Schwulen oder die Frauen, die einem diese Kontrolle immer wieder entziehen könnten. Also von den Hexen an bis zu den Huren, bis dann, und die Schwulen sind es eben auch. Das kann man gleich nochmal sehen. In der bürgerlichen Gesellschaft, im Kapitalismus, wird das tatsächlich alles nicht mehr so ausgesprochen und deswegen ist man deswegen wird dazu gekommen, mir das bei Foucault anzugucken, der sich das allerdings für die Antike anguckt. Also wie das ist mit dieser Abwehr der Passivität und diese aktive Rolle einzunehmen, hat eben Foucault für die Antike dargestellt. Und diese Analyse, würde ich sagen, kann mit Einschränkung eben auch für die bürgerliche Gesellschaft denken, gelten, dass auch in der Antike für den herrschenden Mann eben notwendig war, diesen Subjektstatus einzunehmen und eben dieses Verhältnis von Herrschaft über sich selbst auch zu errichten, um eben andere zu beherrschen. Das Verhältnis von Männlichkeit, Sexualität und aktivem Begehren tritt in der Antike nur offensichtlicher zutage, daher die Verdrängung von homosexuellen und passiven Triebzählen noch nicht vollkommen war. Der Mann hatte sich im antiken Griechenland, um ein richtiger Mann zu sein, eine Herrschaft über sich selbst anzueignen. Dieses Verhältnis zu sich selbst wurde hauptsächlich über das Verhältnis zur Sexualität bestimmt. Eben in der Art und Weise, wie man im Verhältnis zu sich selbst Mann war. Das heißt, wie man seine Mannestätigkeiten kontrollieren und meistern konnte. Und diese Mannestätigkeiten, also so wurde das auch gesagt, waren halt hauptsächlich, musste man in der sexuellen Praxis einüben, um dann später quasi ein Haus führen zu können und auch in der Polis die politischen Aufgaben übernehmen zu können, musste man eine bestimmte sexuelle Praxis einüben. Und da kann man sagen, das Verhältnis zu den Sexualpartnern war auf Hierarchie angelegt und hatte sich moralisch an dem aktiven Begehren zu orientieren. Eine Unterscheidung, wie wir sie heute kennen, zwischen homo- und heterosexuell, gab es in diesem Sinne nicht. Es gab eben die Unterscheidung zwischen aktiven und zwischen passiven Sexualität. Und der freie Mann hatte in dem Bezug zum Sexualpartner, also um Subjekt zu werden, hatte er immer diese aktiven Posten einzunehmen. Und eben die Unfreien, also die Sklaven, und die Frauen hatten immer die passive Rolle einzunehmen, weil die ohnehin nicht zur Herrschaft fähig war. Also die sollten nie die Herrschaft übernehmen, deswegen hatten die immer die passive Rolle. Nur eben, und das ist halt das Interessante, wenn jetzt der Mann ein Knabe war und halt zum Mann werden sollte, dann sollte er die Rolle des passiven begehrten Subjektes einnehmen, jedoch eben nicht mehr als Erwachsener. Also das war quasi so der Punkt, in dem der dann zur Mannwerdung führte, nämlich dass man in seiner Jugend die Rolle der Passivität einnimmt, aber man durfte nicht Spielball werden, man durfte nicht Spielball der Lüste werden und sich von anderen komplett beherrschen lassen. Es durfte sich auch nicht als Wilf sich einfach besiegen lassen oder sich kampflos hingeben. Das war nicht der Punkt. Auch die männliche Prostitution durfte es nicht geben. Die wurde auch verurteilt. Sondern die gängige Vorstellung war, nämlich, dass sich jemand in den sexuellen Beziehungen beherrschen lässt, kann später in bürgerlichen und politischen Betätigungen den Platz des Herrschenden nicht mehr einnehmen. So, aber er muss sich jetzt quasi in diesem Punkt, als Jugendlicher, darf er sich dann quasi der passiven, also dem Bedürfnis nach Passivität, darf er teilweise zulassen. Jedoch gerade in der Überwindung dann dieser Passivität muss er quasi die dann lernen zu beherrschen, um quasi dann eine aktive Sexualität dann als Erwachsener einüben zu können. Und dann kann man sagen, in der bürgerlichen Gesellschaft dagegen gilt die Homosexualität, wo ich jetzt hier bei der Liebe zu Männern spreche, ist nicht mehr dann eine Form der Sexualität unter anderem, sondern gilt als das ganz andere zur richtigen männlichen Sexualität. Es scheint so, würde ich sagen, als ob das Bedürfnis nach Homosexualität beim Mann in der bürgerlichen Gesellschaft vollkommen abgespalten werden muss. Also es darf auch nicht mehr diese ja, dieses, man darf sich eben als Jugendlicher homosexuelle Anteile irgendwie ausleben, das ist eigentlich soweit auch nicht mehr vorgesehen. So, ne? Es darf noch so Spielchen geben, die werden dann nicht als richtig homosexuell genannt. Ja, genau. Und damit würde ich sagen, das ist zwar immer noch quasi dasselbe Verhältnis, immer noch muss die Passivität abgewehrt werden, aber diesmal eben also in der vollkommen Abwehr von Homosexualität als Ganzes. Aber was natürlich übrig geblieben ist davon, ist genau das, dass nämlich dieses, wie dann die Transen oder die sich dann, wenn jemand ficken lassen, immer noch irgendwie schlimmer als schlimmer gelten und mehr abgewehrt werden als jetzt die aktiv geltenden Schwulen. Und da kann man natürlich sehen, dass das immer noch eng mit dem zusammenhängt, was auch in der griechischen Antike eher offen ausgesprochen worden war, worum es irgendwie ging. Ja. Gibt es da eigentlich auch historische Beschreibungen davon, wie, also es muss ein extrem widersprüchlicher Prozess sein, wie man von so einem, also als Junge erst so benutzt wird und dann auf einmal sich als richtiger Mann gewählt. Also, man muss sich ja dann von diesem Mann, der einen vorher hatte, total distanzieren, ich weiß nicht. Gute Frage, ich finde, das geht natürlich so ein bisschen oder so ein bisschen so ein Synonym zu heute ist doch eigentlich, dass man auch in seiner Jugend darf man sich teilweise so Rebellion erlauben. Zum Beispiel in so Subkulturform. Also dann darfst du als Jugendlicher darfst du irgendwie auch rebellisch sein und in der Überwindung quasi dessen, in dem das würde ich sagen, da ist man dann viel angepasster, weil man dann hat man das schon erlebt quasi, aber hat das dann, okay, das war früher und ich kann mir so vorstellen, dass das eben da auch tatsächlich, wenn man das in diesem Prozess dann, also ich habe mich da begehren lassen und das war eine Phase, aber die habe ich jetzt überwunden und damit bin ich tatsächlich stärker, als wenn ich diese Phase ausgelassen hätte oder so. Dadurch quasi stark werden. Also ja, stark werden durch die Überwindung der eigenen passiven Anteile. Ja, ich glaube, das ist so, glaube ich, geht das. Das ist ja im Militär. Im Militär gibt es das ja auch so. Dass du dich erstmal musst du lernen zu gehorchen und dann kannst du selber irgendwann kommandieren. Und es ist ja auch nicht so, dass man sagen kann, dass jetzt irgendwie, also ne, dieses, was Homosexualität ist, das hat natürlich auch heute noch seinen Platz, aber halt nicht in so einem Sinne von, wie soll ich sagen, also das wird dann nicht als Homosexualität ausgesprochen, würde ich behaupten. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Fußball, würde ich sagen, ne, da ist, also es ist eigentlich sehr körperlicher Männersport, wo auch irgendwie ziemlich viel Umarmung und so alles und da dürfen auch die Männer mal lange Haare haben und so, das ist alles irgendwie okay. Aber das und gerade da, das ist ja eigentlich das Interessante, dass gerade da kein Homosexueller da sein darf. Ne? Also dass gerade der Fußball noch die gesellschaftliche Bastion ist, wo du dich definitiv nicht outen darfst, weil das halt eine zu große Gefahr für alle immer darstellt. Das ist, und da quasi, das kann man ja sagen, da wo es irgendwie am relevantesten oder am offensten ist, ne, da darf es halt auch am wenigsten irgendwie vorkommen. Und immerhin der Präsident von St. Pauli ist ein bekennender Schwuler, aber ich glaube, es ist wirklich. Also sonst gibt es tatsächlich in der Bundesliga zumindest keinen aktiv spielenden Spieler, der sich geoutet hat. Ja, wie man sagen kann, wenn das damals eher um diese aktiv-passiv-Rolle geht, so geht es heute eben eher um die Sache, dass eben das Geschlechterverhältnis an dem Gegensatz Homosexualität-Heterosexualität und eben den Gegensatz von Mann und Frau aufgebaut ist. So, dass beide als komplette Gegensätze gelten. Und und da würde ich jetzt tatsächlich auch nochmal auf Judith Butler verweisen, um nochmal zu sagen, wie das eben sich, wie sich das eben konstituiert, gesellschaftlich, dieses anhand von Frau, Mann, dann dieses Geschlechterverhältnis. Also, bei Judith Butler wird der Einzelne eben in eine symbolische Ordnung hineingeboren, die eben nach dem Gesetz des Vaters strukturiert ist, das die Gesellschaft konstituiert und prägt. Da kann man natürlich jetzt sagen, das mit dem Gesetz des Vaters ist jetzt quasi, das hat sie von Lacan übernommen mit dem Gesetz des Vaters. Und es ist natürlich, kann man sagen, dass es eben darum, da beschreibt sie eigentlich sowas oder verweist auf was, dass es um die Identifikation geht mit dem Vater, der wiederum die gesellschaftliche Repräsentanz ist. So, aber das, wie gesagt, man kann, das sagt sie jetzt selber nicht so, das ist dann eher jetzt, was ich so sagen würde, womit man das dann, das Gesellschaftliche auch wieder bei ihr reinholen könnte. Ne? Also, ja, dadurch, dass es eben das Gesetz des Vaters ist, da verweist natürlich auch, dass es eben eine patriarchal strukturierte Gesellschaft ist, die eben mit der sich der Einzelne identifizieren muss und das dann eben weitergeben muss. Und dieses Gesetz des Vaters fußt bei ihr auf der Verwerfung eben von homosexuellen Begehrenstrukturen. Also der Einzelne wird zum Subjekt durch die Verwerfung homosexueller Begehrenstrukturen und gegengeschlechtlicher Identifizierung. Das heißt, und da ist Butler tatsächlich sehr klassisch freudianisch, dass man sich, jetzt wird es etwas psychoanalytisch, dass man sich eben im ödipalen Prozess sowohl mit dem Vater als auch mit der Mutter identifiziert, sowohl eben Vater und Mutter begehrt, aber das jeweilige andersgeschlechtliche Identifizierung, sowohl wie die gleichgeschlechtliche zu begehren, muss abgespalten werden, um ein einheitliches Subjekt zu werden. Dieses bleibt aber erhalten bei Butler. Also man kann das zwar verwerfen, aber das bleibt, weil sie spricht dann davon, dass es dann in einem imaginären Raum erhalten bleibt. Man kann jetzt auch unbewusst sagen, wenn man eher in einem anderen Freund ist und kann dann, dass das eben erhalten bleibt und immer weiter, könnte man sagen, nachdrängt, aber immer wieder abgewehrt werden muss. So, also das Geschlecht werden heißt immer wieder dieses andere Begehren und die gleichgeschlechtliche Identifizierung abzuwehren. Das ist natürlich recht kompliziert, also recht anstrengender Prozess. Genau, und das muss abgespalten werden, weil das eine eben die kulturfähige Identifizierung ist, sagt sie halt, und das andere eben nicht. Und damit könnte man jetzt, also das ist jetzt nichts, was sie jetzt sagt, aber damit könnte man eben sagen, dass wir, das sagt sie jetzt schon, dass wir natürlich deswegen, klar ist, es gibt nicht auf der einen Seite die Homosexuellen und die Heterosexuellen, es gibt auch nicht auf der einen Seite die Männer und auf der anderen Seite die Frauen, sondern eigentlich, wenn man dieser Theorie dann folgen will, sind wir alle sowohl homosexuell als auch heterosexuell und wir sind auch alle männlich und weiblich. So, nur dass wir das eine halt verdrängt haben, um das andere sein zu können. So. Deswegen ist auch diese Trotzdem, wenn man sich dann so Toleranzgeschichten anguckt, so, ich habe ja nichts gegen Schwule, so, dann hat das immer wenig damit zu tun, also dann wird das trotzdem natürlich nach woanders, also, ne, das bin nicht ich, so, sondern das sind eben die anderen immer, die ich dann mehr oder weniger tolerant mit umgehen kann. Ja, und dann sagt sie jetzt auch noch, dass diese Angst, dass man die Angst zu verweiblichen, was sie dann auch als Kastrationsdrängung benennt, führt eben dazu, dass die Verdrängung aufrechterhalten wird. Das ist ja auch ganz interessant, dass quasi man sowohl, also die Angst vor der Homosexualität hat immer was damit zu tun, dass man kein richtiger Mann ist. Ne? Und das hat immer was damit zu tun, dass man eben, ja, und diese Männlichkeit ist auch immer an den Penis quasi gebunden. Deswegen eben diese Kastrationsdrohung. Ja. Genau, und jetzt wären wir eigentlich wieder vom Anfang, dass eben mit der Angst vor der Homosexualität ist also nicht nur die Angst verbunden, passiv sein zu müssen, sondern auch ist immer die Angst.